das einen Augenblick schwach genug gewesen war, den Versprechungen demokratischer Staatsmänner zu trauen. Der Verfall der politischen Ordnung, die Verwirrung der öffentlichen Meinung durch eine unverantwortliche jüdische Presse führte zu immer stärkeren Erschütterungen des wirtschaftlichen Lebens und damit zur steigenden Not und zur erhöhten Empfangsbereitschaft bolschewistischer Umsturzgedanken. Die Armee der jüdischen Weltrevolution, wie man das Arbeitslosenheer bezeichnete, stieg endlich auf fast 7 Millionen. Deutschland hatte diese Zustände früher nie gekannt. Im Lebensraum des großen deutschen Volkes und dem zu ihm gehörenden alten habsburgischen Staat war bei aller Schwere des Lebenskampfes, bedingt durch die Überbesiedelung des Bodens, die Sicherheit des wirtschaftlichen Lebens im Laufe der Zeiten nicht geringer, sondern im Gegenteil immer größer geworden. Fleiß und Arbeitsamkeit, ein ausgeprägter Starrsinn sowie die Liebe zu einer gewissenhaften Ordnung haben den Menschen in diesem Lebensraum wohl keine übergroßen Reichtümer zu schenken vermocht, sie aber dafür auch vor bitterster Verelendung bewahrt. Umso entsetzlich entfanden aber alle diese nunmehr in Versailles verdammten die Folgen des ihnen von den demokratischen Diktatoren aufgezwungenen Elendsfriedens. Wir kennen heute die Gründe für diesen furchtbaren Ausklang des Weltkriegs. Erstens war es die Gier nach Beute. Was im einzelnen menschlichen Leben schon selten von Nutzen ist, glaubte man ins Millionenfache vergrößert, der Menschheit als nützliches Experiment vorexerzieren zu können. Man plündere große Völker aus, erpresst ihnen ab, was erpresst werden kann, und man wird dann ein eigenes Leben in sorglosen Nichtstun feiern können. Das war die Meinung dieser wirtschaftlichen Dilettanten. Zu diesem Zweck mussten aber auch erstens die Staaten selbst zerrissen werden. Man musste Deutschland seinen kolonialen Besitz rauben, obwohl dieser für die Weltdemokratie gänzlich wertlos war. Man musste in die wichtigsten Rohstoffgebiete einbrechen und sie, wenn nötig, dem eigenen Einfluss unterstellen. Und vor allem zweitens, man musste verhindern, dass sich die unglücklichen Opfer dieser demokratischen Völker- und Menschenmisshandlung jemals wieder würden erholen oder gar erheben können. So hat man den teuflischen Plan entwickelt, Generationen mit dem Fluch dieser Diktate zu belasten. 60, 70 oder 100 Jahre lang sollte Deutschland Beiträge bezahlen, deren praktische Aufbringung vollkommen schleierhaft bleiben musste. Die Realisierung solcher gigantischer Beträge war weder gold- oder devisenmäßig, nur auf dem Weg laufender Produktionsabgaben denkbar, ohne dass nicht auch die verblendeten Tributeinnehmer daran zugrunde gehen mussten. Tatsächlich haben diese demokratischen Friedensdiktatoren mit ihrem Versailler Wahnsinn die Weltwirtschaft zerstört. Ihre geistlose Zerreißung von Völkern und Staaten führte zur Vernichtung der im Laufe langer Jahrhunderte eingespielten wirtschaftlichen Produktions- und Handelsgemeinschaften, dadurch zum Zwang autarker Selbstständigkeitsbestrebungen und damit wieder zur Vernichtung bisheriger allgemeiner Weltwirtschaftsbedingungen. Als ich mich vor 20 Jahren als 7. Mitglied der damaligen Deutschen Arbeiterpartei zu München in das Buch des politischen Lebens eintrug, sah ich um mich die Erscheinungen dieses Verfalls überall wirksam werden. Überall dort, wo die höheren Interessen des europäischen Zusammenlebens es erfordern, nationale Interessen in Einzelnen, wenn notwendig, auch zurückgestellt werden müssen. Und zwar, wie schon betont, nicht aus taktischen Erwägungen, denn ich habe keine Zweifel darüber gelassen, dass es mir mit dieser Auffassung heiliger Ernst ist. Ich habe aus diesem Grund für eine ganze Anzahl von vielleicht strittigen Gebieten endgültige Entscheidungen getroffen und sie nicht nur nach außen, sondern auch nach innen bekannt gegeben und ihre Respektierung durchgesetzt. Ich habe nicht wie Frankreich im Jahr 1871 gestartet, die Abtretung Elsass Lothringens als für die Zukunft untragbar bezeichnet. Sondern ich habe hier einen Unterschied gemacht zwischen dem Saargebiet und den beiden einstigen Reichsländern. Und in dieser meiner Einstellung ist weder eine Revision erfolgt, noch wird eine Revision erfolgen. Und ich habe diese Einstellung im Inneren weder publizistisch noch sonst irgendwie ein einziges Mal durchbrechen oder in Frage stellen lassen. Die Rückkehr des Saargebiets hatte sämtliche territoriale Probleme zwischen Frankreich und Deutschland in Europa aus der Welt geschafft. Ich habe es allerdings immer als bedauerlich empfunden, dass die französischen Staatsmänner diese Haltung als etwas Selbstverständliches betrachteten. So liegen diese Dinge nun nicht. ich habe diese Einstellung nicht etwa gepredigt aus Angst vor Frankreich. Ich sehe als einstiger Soldat keinerlei Veranlassung für eine solche Angst. Außerdem habe ich ja in Bezug auf das Saargebiet keine Zweifel gelassen, dass die Nicht-Zurückgabe dieses Gebietes an Deutschland von uns nicht hingenommen werden würde. Nein, ich habe diese Einstellung Frankreich gegenüber betätigt als den Ausdruck einer Einsicht in die Notwendigkeit, in Europa irgendwie zu einem dauernden Frieden zu kommen. Und nicht durch die Offenhaltung unbegrenzter Forderungen und ewiger Revisionen den Keim für eine fortdauernde Unsicherheit oder gar Spannung zu legen. Wenn diese Spannung nun trotzdem eingetreten ist, dann ist dafür nicht Deutschland verantwortlich, sondern es sind jene internationalen Elemente, die diese Spannung planmäßig herbeiführen, um ihren kapitalistischen Interessen dienen zu können. Denn ich habe einer ganzen Reihe von Staaten bindende Erklärungen abgegeben. Keiner dieser Staaten kann sich beklagen, dass auch nur einmal die Andeutung einer Forderung Deutschlands an ihn gerichtet worden wäre, die zu dem im Gegensatz stände. Keiner der nordischen Staatsmänner zum Beispiel kann es behaupten, dass ihm von Seiten der deutschen Reichsregierung oder von Seiten der deutschen öffentlichen Meinung jemals ein Ansinnen gestellt worden wäre, das mit der Souveränität oder Integrität dieser Staaten nicht vereinbarlich gewesen wäre. Ich war glücklich darüber, dass eine Anzahl europäischer Staaten diese Erklärungen der deutschen Reichsregierung zum Anlass nahmen, um auch ihrerseits den Willen zu einer unbedingten Neutralität auszusprechen und zu vertiefen. Dies gilt für Holland, Belgien, die Schweiz, Dänemark und so weiter. Ich habe Frankreich schon erwähnt. Ich brauche nicht zu erwähnen Italien, mit dem uns die tiefste und engste Freundschaft verbindet, oder Ungarn und Jugoslawien, mit denen wir als Nachbarn das Glück haben, herzlich befreundet zu sein. Ich habe umgekehrt vom ersten Augenblick meiner politischen Tätigkeit an keinen Zweifel darüber gelassen, dass es andere Zustände gibt, die eine so gemeine und grobe Verletzung des Selbstbestimmungsrechts unseres Volkes darstellen, dass wir sie nie akzeptieren und annehmen würden können. Es existiert von mir nicht eine Zeile und es gibt keine Rede, in der er nicht gegenüber den vorher erwähnten Staaten eine andere Haltung eingenommen hätte als die angegebene. Es gibt aber ebenso wenig keine Zeile und keine Rede, in der ich in den anderen Fällen etwas anderes ausgedrückt habe, als was ich durch mein praktisches Handeln seitdem erhärtete. Österreich. Die älteste Ostmark des deutschen Volkes war einst die Schutzmark der deutschen Nation nach dem Südosten des Reiches. Die Deutschen in diesem Land rekrutieren sie aus Siedlern aus allen deutschen Stämmen, wenn auch der bajuwarische Stamm den Hauptanteil gestellt haben mag. Später wurde diese Ostmark die Hausmacht eines halbtausendjährigen deutschen Kaiserdoms und Wien damit die Hauptstadt des damaligen Deutschen Reiches. Dieses Deutsche Reich ist im Zuge einer allmählichen Auflösung durch den korsischen Napoleon endgültig zerschlagen worden. Lebte aber dann als Deutscher Bund weiter und hat, wenn auch nicht mehr in staatlicher, sondern doch in volklich ersehnter Einheit, den größten Krieg aller Zeiten neuerdings gemeinsam gekämpft und gemeinsam erduldet. Ich selbst bin ein Kind dieser Ostmark. Durch die Versailler Verbrecher wurde nicht nur das Deutsche Reich zerschlagen, Österreich aufgelöst, sondern auch den Deutschen verboten, sich zu jener Gemeinschaft zu bekennen, die sie über 1000 Jahre lang angehört hatten. Diesen Zustand zu beseitigen, habe ich stets als meine höchste und heiligste Lebensaufgabe angesehen. Diesen Willen zu proklamieren, habe ich nie unterlassen. Und ich war zu jeder Stunde entschlossen, diese mich Tag und Nacht verfolgenden Gedanken zu verwirklichen. Ich hätte mich an meiner Berufung durch die Vorsehung versündigt, wenn ich in der Bestreben, meine Heimat und mein deutsches Volk, der Ostmark, an das Reich und damit zur deutschen Volksgemeinschaft zurückzuführen, zum Verräter geworden wäre. Ich habe damit aber auch die schandbarste Seite des Versailler Vertrags beseitigt und ausgelöscht. Ich habe für 7,5 Millionen Deutsche das Selbstbestimmungsrecht wiederhergestellt. Ich habe die demokratische Vergewaltigung dieser 7,5 Millionen beseitigt. Ich habe das Verbot, über ihr Schicksal abzustimmen, aufgehoben

diese mitteleuropäische Katastrophe dank unserer eigenen Mäßigung und dank aber auch der Einsicht des tschechischen Volkes zu vermeiden. Für was die besten und einsichtsvollsten Tschechen einst jahrzehntelang gekämpft hatten, wird diesem Volk im nationalsozialistischen Deutschen Reich von vornherein zugebilligt, nämlich das Recht auf das eigene Volkstum und das Recht auf die Pflege dieses Volkstums und das Recht auf das Ausleben dieses Volkstums. Das nationalsozialistische Deutschland denkt nicht daran, die Rassegrundsätze, die unser Stolz sind, jemals zu verleugnen. Sie werden nicht nur dem Deutschen, sondern auch dem tschechischen Volk zugutekommen. Was wir verlangen, ist die Respektierung einer geschichtlichen Notwendigkeit und einer wirtschaftlichen Zwangslage, in der wir uns alle befinden. Als ich die Lösung dieses Problems am 22. Februar 1938 im Reichstag ankündigte, war ich überzeugt, hier einer mitteleuropäischen Notwendigkeit zu gehorchen. Noch im März 1938 aber war ich des Glaubens, dass es gelingen könnte, auf dem Weg einer langsamen Evolution die Minoritätenfrage in diesem Staat zu lösen und früher oder später durch eine vertragliche Zusammenarbeit eine gemeinsame Plattform sicherzustellen, die nicht nur politisch, sondern vor allem auch wirtschaftlich für unser aller Interesse nützlich sein konnte. Ich, für meine Person, war jedenfalls bereit, mit Geduld und wenn notwendig, auch auf Jahre hin eine solche friedliche Entwicklung zu versuchen. Allein gerade diese friedliche Lösung war den Hetzern der Demokratie in ein Dorn im Auge. Sie hassen uns Deutsche und möchten uns am liebsten ausrotten. Aber was sind für Sie auch schon Tschechen? Ein Mittel zum Zweck. Was interessiert Sie das Schicksal eines kleinen, braven Volkes? Was kümmert Sie das Leben von 100.000 braven Soldaten, die das Opfer ihrer Politik werden mussten? Diesen westeuropäischen Friedens- und Kriegshetzern kam es nicht darauf an, Frieden zu stiften, sondern Blut vergießen zu lassen, damit es ihnen durch dieses Blutvergießen gelang, die Völker zu verhetzen und dann noch mehr Blut fließen zu lassen. Deshalb wurde die deutsche Mobilmachung erfunden und der Prager Öffentlichkeit vorgeschwindelt. Sie sollte der tschechische Mobilmachung die Argumente liefern. Durch sie glaubte man dann vor allem aber auch, die nicht mehr zu umgehenden Wahlen im Sudetenland unter den erwünschten militärischen Druck setzen zu können. Nach Ihrer Meinung gab es dann für Deutschland nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Hinnahme dieser tschechischen Mobilisierung und damit das Einstecken einer beschämenden Niederlage, oder die Auseinandersetzung mit der Tschechoslowakei, einem blutigen Krieg und damit vielleicht die Möglichkeit, die an diesen Dingen gar nicht interessierten Völker Westeuropas zu mobilisieren, sie ebenfalls in den notwendigen Blutrausch zu bringen, um dann die Menschheit in eine neue Katastrophe zu tauchen, bei der die einen die Ehre besitzen, ihr Leben zu verlieren und die anderen die Annehmlichkeit, in Kriegsgeschäfte zu machen. Sie kennen meine Abgeordneten, meinen damals sofort gefassten Schluss. Erstens, Lösung dieser Frage, und zwar noch im Jahr 1938, spätestens am 2. Oktober. Zweitens, Vorbereitung dieser Lösung mit all jenen Mitteln, die keinen Zweifel darüber lassen konnten, dass jeder Versuch eine Einmischung nunmehr von der geeinten Kraft der Nation abwerben würde. Ich habe damals den Ausbau unserer Westbefestigung angeordnet und befohlen. Sie war bereits am 25. September in einem Zustand, der die Widerstandskraft der einstigen Siegfriedslinie des Krieges 30 oder 40 Mal übertraf. Sie ist nunmehr aber im Wesentlichen fertiggestellt und erhält zurzeit die später von mir neu angegebenen Linien vor Aachen und Saarbrücken. Auch diese sind bereits in einem hohen Ausmaß verteidigungsfähig. In dem Zustand, in dem sich dieses gewaltigste Festungswerk aller Zeiten heute befindet, kann die deutsche Nation die beruhigende Überzeugung ihr eigen nennen, dass es keiner Macht der Welt gelingen wird, diese Front jemals zu durchbrechen. Nachdem der erste Provokationsversuch durch die tschechische Mobilisation noch nicht zu dem gewünschten Ergebnis führte, begann die zweite Phase, in dem die Tendenz für diese ausschließlich Mitteleuropa angehende Angelegenheit erst recht unverhüllt zutage trat. Wenn heute der Schrei in die Welt, der Welt erhoben wird, niemals wieder München, dann ist dies die Bestätigung dafür, dass den Kriegshetzern die friedliche Lösung des Problems als das Verderblichste erschien, was jemals geschah. Sie bedauern, dass kein Blut geflossen ist. Nicht ihr Blut, natürlich, denn diese Hetzer stehen ja nicht dort, wo geschossen, sondern nur dort, wo verdient wird. Sondern es ist das Blut vieler namenloser Soldaten. Es wäre im Übrigen aber auch gar nicht notwendig gewesen, dass die Konferenz von München stattfand. Denn diese Konferenz war nur deshalb zustande gekommen, weil die erst zum Widerstand und jeden Preis aufhetzenden Staaten später als das Problem so oder so zur Lösung drängte, in einer mehr oder weniger anständigen Form versuchen mussten, sich den Rückzug zu ermöglichen. Denn ohne München, das heißt ohne die Einmischung dieser westeuropäischen Staaten, wäre die Lösung des ganzen Problems, wenn es überhaupt zu einer solchen Zuspitzung gekommen sein würde, wahrscheinlich noch viel spielender leicht möglich gewesen. Die Münchner Entscheidung führte nun zu folgendem Ergebnis. Erstens, Rückkehr der wesentlichsten Teile der deutschen Randbesiedlung in Böhmen und Mähren zum Reich. Zweitens, Offenhaltung der Lösung der übrigen Probleme dieses Staates, das heißt der Rückkehr bzw. des Ausscheidens der noch vorhandenen ungarischen und slowakischen Minoritäten. Drittens blieb noch offen die Frage der Garantie. Die Garantie dieses Staates war, soweit es sich um Deutschland und Italien handelte, von vornherein abhängig gemacht worden von der Zustimmung aller an diesem Staat angrenzenden Interessenten und damit von der tatsächlichen Lösung der diese Interessenten berührenden und noch offen gebliebenen Fragen. Folgende Fragen waren noch offen geblieben. Erstens, Rückkehr der magyarischen Teile zu Ungarn. Zweitens, Rückkehr der polnischen Teile zu Polen, drittens Lösung der slowakischen Frage, viertens Lösung der ukrainischen Frage. Wie Ihnen bekannt ist, haben nun, nachdem kaum die Verhandlungen zwischen Ungarn und der Tschechoslowakei begonnen hatten, sowohl die tschechoslowakischen als auch die ungarischen Unterhändler an Deutschland und an das an unserer Seite stehende Italien die Bitte gerichtet, als Schiedsrichter die neue Grenzziehung zwischen der Slowakei der Karpaten-Ukraine einerseits und Ungarn andererseits vorzunehmen. Damit haben die Betroffenen selbst von der Möglichkeit, an die vier Mächte zu appellieren, keinen Gebrauch gemacht, sondern ausdrücklich Verzicht geleistet, das heißt, sie abgelehnt. Und dies war verständlich. Alle, die in diesem Lebensraum wohnenden, wollten Ruhe und Frieden erhalten. Italien und Deutschland waren bereit, diesem Ruf zu folgen. Ein Einspruch gegen diese an sich ja schon die Münchner Abmachung formell verlassende Abmachung oder Betätigung wurde weder von England noch von Frankreich erhoben und konnte nicht erhoben werden. Denn es wäre ja wahnsinnig gewesen, etwa von Paris oder London aus zu protestieren gegen eine Handlung Deutschlands oder Italiens, die allein aufgrund des Ansuchens der Betroffenen ja doch selbst stattfand. Der Schiedsspruch von Italien und Deutschland hat, wie in solchen Fällen steht, keine Seite restlos befriedigt. Er kannte von vornherein daran, dass er von beiden Seiten freiwillig anerkannt werden musste. Als daher dieser Schiedsspruch zur Verwirklichung kam, erhoben sich sofort in kurzer Zeit nach der Annahme von zwei Staaten heftige Einsprüche. Ungarn forderte aus allgemeinen und besonderen Interessen die Karpaten-Ukraine, Polen forderte desgleichen eine direkte Verbindung mit Ungarn. Es war klar, dass unter solchen Umständen auch der Rechtsstaat dieser einstigen Versailler Geburt zum Tod bestimmt war. Tatsache war, dass an der Aufrechterhaltung des bisherigen Staates vielleicht überhaupt nur ein einziger Staat interessiert war, nämlich Rumänien, das durch seinen berufensten Mund mir persönlich zum Ausdruck brachte, wie erwünscht es wäre, über die Ukraine und Slowakei vielleicht einen direkten Weg nach Deutschland erhalten zu können. Ich erwähne dies als eine Illustration für das Gefühl der Bedrohung durch Deutschland, unter dem die rumänische Regierung nach den Auffassungen amerikanischer Hellseher gelitten haben soll. erbarmen und klar, dass es nicht die Aufgabe Deutschlands sein konnte, sie auf die Dauer einer Entwicklung zu widersetzen oder gar für einen Zustand zu kämpfen, für den wir niemals eine Verantwortung hätten übernehmen können. Es kam daher jener Augenblick, in dem ich mich namens der Reichsregierung entschloss zu erklären, dass wir nicht daran dächten, uns länger mit dem Odium zu belasten, um etwa eine deutsche Vormarschstraße nach Rumänien offen zu halten, dem gemeinsamen Grenzwunsch der Polen und Ungarn zu widersprechen. Da außerdem die tschechische Regierung zu ihren alten Methoden zurückkehrte und auch die Slowakei ihre Selbstständigkeitswünsche offenbarte, war von einer weiteren Erhaltung des Staates ohnehin keine Rede mehr. Die Versailler Konstruktion der Tschechoslowakei hat sich selbst überlebt. Sie war wilde Auflösung, nicht weil Deutschland es wollte, sondern weil man am Konferenztisch auf die Dauer nicht künstlich lebensunfähige Staaten konstruieren und aufrechthalten kann. Deutschland hat daher auch auf eine wenige Tage vor der Auflösung dieses Staates von England und Frankreich eingegangene Anfrage über eine Garantie, diese abgelehnt. Denn es fehlten ja alle seinerzeit im Münden dafür vorgesehenen Voraussetzungen. Im Gegenteil. Als sie endlich die deutsche Reichsregierung, nachdem das ganze Gebilde in Auflösung begriffen war und sie auch schon praktisch aufgelöst hatte, entschloss nunmehr ihrerseits ebenfalls einzugreifen, geschah dies nur im Vollzug einer selbstverständlichen Pflicht. Denn Folgendes ist noch zu bemerken. Die deutsche Reichsregierung hat bereits beim ersten Antrittsbesuch des tschechischen Außenministers Kwiatkowski in München ihre Auffassung über die Zukunft der Tschechoslowakei klar zum Ausdruck gebracht. Ich selbst habe damals dem Herrn Minister Kwiatkowski versichert, dass wir unter der Voraussetzung einer loyalen Behandlung der in der Tschechei verbliebenen großen deutschen Minderheiten und in der Voraussetzung einer Beruhigung des ganzen Staates eine loyale Haltung Deutschland sicherstellen würden, von uns aus diesem Staat keinerlei Hindernisse bereiten wollten. Ich habe aber auch keinen Zweifel darüber gelassen, dass, wenn die Tschechei irgendwelche Schritte unternehmen würde im Sinne der politischen Tendenzen des abgetretenen Herrn Dr. Benesch, Deutschland eine Entwicklung in dieser Richtung nicht hinnehmen, sondern schon im Keim auslöschen würde. Ich wies damals auch darauf hin, dass die Aufrechterhaltung eines so gewaltigen militärischen Arsenals in Mitteleuropa ohne Sinn und Zweck nur als Gefahrenherd angesehen werden müsste. Wie richtig diese meine Warnung war, wurde durch die spätere Entwicklung erwiesen. Durch eine fortgesetzte, sich steigende Flüsterpropaganda sowohl als durch ein allmähliches Abgleiten tschechischer Zeitungen in die frühere Schreibart musste auch dem Einfältigsten klar werden, dass in kurzer Zeit die alten Zustände wieder vorhanden sein würden. Die Gefahr einer militärischen Auseinandersetzung war umso größer dann, als ja immer damit gerechnet werden musste, dass sie irgendwelche Wahnsinnige der aufgestapelten ungeheuren Kriegsmaterialien bemächtigen konnten. Dies barg in sich die Gefahr von Explosionen unabsehbaren Umfanges. Ich kann nicht umhin, zum Beweis dessen Ihnen, meine Abgeordneten, einen Einblick zu geben in die geradezu gigantisch anmutenden Zahlen dieses mitteleuropäischen internationalen Sprengstofflagers. Seit der Besetzung dieses Gebietes wurde durch Deutschland geschlagen und sichergestellt 1582 Flugzeuge, 501 Flakgeschütze, 2175 leichte und schwere Geschütze, 785 Minenwerfer, 469 Panzerkampfwagen, 43.876 Maschinengewehre, 114.000 Pistolen, 1.090.000 Gewehre, weit über 1 Milliarde Schuss Infanteriemunition, über 3 Millionen Schuss Artilleriemunition und Gasmunition. Dazu noch sonstiges Kriegsgerät wie Brückengerät, Wortgerät, Scheinwerfergerät, Messgeräte, Kraftfahrzeuge, Sondergraftfahrzeuge und so weiter in größten Mengen. Ich glaube, es ist ein Glück für Millionen und Abermillionen von Menschen, dass es mir gelungen ist, dank der in letzter Minute wirksam werdenden Einsicht auf verantwortliche Männer auf der anderen Seite eine solche Explosion verhindert und eine Lösung gefunden zu haben, die meiner Überzeugung nach dieses Problem als einen mitteleuropäischen Gefahrenherd endgültig aus der Welt schafft. Die Behauptung,

Denn die einzige Forderung, die ich an England stellte und immer stellen werde, ist die nach Rückgabe unserer Kolonien. Ich lese aber keine Unklarheit darüber, dass dies niemals der Grund für eine kriegerische Auseinandersetzung sein würde. Ich war immer des Glaubens, dass England, für das diese Kolonien keinen Wert haben, einmal Verständnis für die deutsche Lage aufbringen würde und die deutsche Freundschaft dann höher bewerten müsste als Objekte, die keinerlei realen Nutzen für England abwerfen, während sie für Deutschland lebenswichtig sind. Ich habe aber davon abgesehen nie eine Forderung gestellt, die irgendwie britisches Interesse berührt haben würde oder die dem Weltreich hätte gefährlich werden können und mithin für England irgendeinen Schaden bedeutet haben könnte. Ich habe mich immer nur im Rahmen jener Forderung bewegt, die auf das Engste mit dem deutschen Lebensraum und damit dem ewigen Besitz der deutschen Nation zusammenhängen. Wenn nun England heute in der Publizistik und offiziell die Auffassung vertritt, dass man gegen Deutschland unter allen Umständen auftreten müsste und ist durch die uns bekannte Politik der Einkreisung bestätigt, dann ist damit die Voraussetzung für den Flottenvertrag beseitigt. Ich habe mich daher entschlossen, dies der britischen Regierung mit dem heutigen Tage mitzuteilen. Es handelt sich dabei für uns nicht um eine materielle Angelegenheit. Und ich hoffe noch immer, dass wir ein Wettrüsten mit England vermeiden können, sondern um einen Akt der Selbstachtung. Sollte die britische Regierung aber Wert darauf legen, mit Deutschland über dieses Problem noch einmal in Verhandlungen einzutreten, dann würde sich niemand glücklicher schätzen als ich, um vielleicht doch noch zu einer klaren und eindeutigen Verständigung kommen zu können. Im Übrigen kenne ich mein Volk und ich baue darauf. Wir wollen nichts, was uns nicht eins gehört hat. Kein Staat wird von uns in seinem Eigentum jemals beraubt werden. Allein jeder, der Deutschland glaubt, angreifen zu können, wird eine Macht und einen Widerstand vorfinden gegenüber denen, die des Jahres 1914 unbedeutend waren. Und uns geraubt worden war. Das heißt also, es ist nur das Gebiet, das die wahnsinnigen Friedensdiktatoren von Versailles von uns gerissen hatten, wieder zum Deutschen Reich zurückgekehrt. Für das Verhältnis Deutschlands zu Litauen wird aber diese Lösung, dessen bin ich überzeugt, nur vorteilhaft sein. Denn Deutschland hat, dies wurde ja durch unser Verhalten bewiesen, nunmehr kein anderes Interesse, als auch mit diesem Staat in Frieden und Freundschaft zu leben und unsere wirtschaftlichen Beziehungen zu ihm zu finden und zu pflegen. Und hier möchte ich grundsätzlich eines erklären. Die Bedeutung wirtschaftlicher Abmachungen mit Deutschland liegt nicht nur darin, dass Deutschland als Exporteur befähigt ist, fast alle industriellen Anforderungen zu erfüllen, sondern dass es zugleich auch als gewaltigster Konsument der Käufer zahlreicher Produkte ist, die es anderen Ländern überhaupt erst ermöglichen, ihrerseits am Welthandel teilzunehmen. Wir haben nun ein Interesse daran, diese wirtschaftlichen Märkte uns nicht nur zu erhalten, sondern vor allem sie auch zu pflegen. Denn darauf basiert zu einem hohen Prozentsatz die Existenz unseres Volkes. Es gehört wieder zur Größe sogenannter demokratischer Staatsmänner, einen eminenten politischen Erfolg darin sehen zu wollen, einem Volk seinen Absatz, zum Beispiel durch Boykott, an Verkaufsmärkten zu verschließen, um es damit, so nehme ich wohl an, zum Aushungern zu bringen. Ich brauche Ihnen nicht zu versichern, dass meine Überzeugung nach die Völker daran nicht verhungern, sondern dass sie unter solchen Umständen eher immer noch lieber kämpfen würden. Was Deutschland betrifft, ist es jedenfalls entschlossen, sich gewisse lebenswichtige Märkte nicht durch terroristische Eingriffe von außen oder Drohungen rauben zu lassen. Dies liegt aber nicht nur in unserem Interesse, sondern ebenso auch im Interesse unserer Handelspartner. Es ist hier wie bei jedem Geschäft nicht eine einseitige, sondern eine gegenseitige Abhängigkeit vorhanden. Wie oft haben wir das Vergnügen, in den dilettantischen wirtschaftlichen Abhandlungen unserer demokratischen Pressen zu lesen, dass Deutschland deshalb, weil es mit einem Land enge wirtschaftliche Beziehungen unterhält, dieses Land in seine Abhängigkeit bringt. Ein geradezu haarsträubender jüdischer Unsinn. Denn wenn heute das Deutsche Reich einem Agrarstaat Maschinen liefert und dafür von diesem Lebensmittel erhält,

Deutschland ist jedenfalls gerne bereit, solche Verpflichtungen zu übernehmen und dann auch zu erfüllen. Wenn nun aus diesen Anlässen in den letzten Wochen eine neue Unruhe über Europa reingebrochen ist, dann ist verantwortlich dafür ausschließlich jene uns bekannte im Dienst internationaler Kriegshetzer stehende Propaganda, die von zahlreichen Organen in den demokratischen Staaten betrieben, versucht durch eine fortgesetzte Steigerung der Nervosität durch das Fabrizieren andauernder Gerüchte Europa reif für eine Katastrophe zu machen. Jene Katastrophe, von der man dann erhofft, was auf anderen Weg bisher nicht gelungen ist, die bolschewistische Vernichtung der europäischen Kultur. Der Hass dieser Hetzer ist umso verständlicher, als ihr unterdessen einer der größten Gefahrenpunkte der europäischen Krise dank des Heldentums eines Mannes, seines Volkes und, was darf ich aussprechen, auch dank der italienischen und der deutschen Freiwilligen erzogen wurde. Deutschland hat in diesen Wochen mit der heißesten Anteilnahme den Sieg des nationalen Spaniens miterlebt und mitgefeiert. Als ich mich einst entschloss, dem Ruf General Francos und seiner Bitte gegenüber der internationalen Unterstützung der bolschewistischen Mordbrenner, ihm auch durch das nationalsozialistische Deutschland Hilfe zukommen zu lassen, zu entsprechen, wurde dieser Schritt Deutschlands von diesen selben internationalen Hetzern in der infamsten Weise missdeutet und beschimpft. Man erklärte damals, dass Deutschland die Absicht habe, sich in Spanien festzusetzen, dass wir spanische Kolonien zu nehmen gedächten. Ja, es wurde in einer niederträchtigen Lüge die Landung von 20.000 Mann in Marokko erfunden. Kurz, man hat nichts unterlassen, den Idealismus unserer und der italienischen Unterstützung zu verdächtigen und daraus die Elemente für eine neue Kriegshetze zu finden. In wenigen Wochen wird nun der siegerreiche Held des nationalen Spaniens seinen feierlichen Einzug in die Hauptstadt seines Landes halten. Das spanische Volk wird ihm zujubeln als dem Erlöser von einem unsagbaren Grauen, als den Befreier von Mordbrennbanden, die nach den Schätzungen allein an Hingerichteten und Ermordeten über 775.000 Menschen auf dem Gewissen haben. Man hat die Bevölkerung ganzer Dörfer und Städte förmlich abgeschlachtet unter der stillen, huldvollen Patronanz westeuropäischer und amerikanisch-demokratischer Humanität. An diesem seinen Siegeszug nehmen in den Reihen der tapferen spanischen Soldaten neben den italienischen Kameraden auch die Freiwilligen unserer deutschen Legion teil. Wir hoffen, Sie ganz kurze Zeit später bei uns in der Heimat begrüßen zu können. Das deutsche Volk aber wird dann erfahren, wie tapfer seine Söhne auf diesem Platz für die Freiheit des edlen Volkes mitgekämpft haben und damit letzten Endes für die Errettung der europäischen Zivilisation. Denn der Sieg des bolschewistischen Untermenschentums in Spanien hätte nur zu leicht seine Wellen über ganz Europa schlagen können. Deshalb auch der Hass derer, die es bedauern, dass Europa nun wieder nicht in Feuer und Flammen aufging. Sie wollen sich daher erst recht keine Möglichkeit entgehen lassen, um zwischen die Völker das Misstrauen zu sehen und die für sie erwünschte Kriegsstimmung anderwärts zu schaffen. Was in den letzten Wochen diese internationalen Kriegshetzer an verlogenen Behauptungen zusammenfälschen und vor allem in den zahlreichen Zeitungen zum Besten gab, ist zum Teil ebenso kindisch wie bösartig. Der erste Erfolg ist, soweit es nicht den innerpolitischen Zwecken der demokratischen Regierungen dienen soll, die Verbreitung einer nervösen Hysterie, die im Lande der unbegrenzten Möglichkeiten zurzeit bereits die Landung vom Mars bewohnen genügt. Der eigentliche Zweck soll allerdings die Vorbereitung der öffentlichen Meinung sein, die englische Einkreisungspolitik als notwendig anzusehen und sie mithin auch im schlimmsten Fall zu unterstützen. Das deutsche Volk kann dem gegenüber mit größter Ruhe seiner Arbeit nachgehen. Seine Grenzen werden vom besten Heer der deutschen Geschichte verteidigt. Sein Luftraum wird von der gewaltigsten Luftflotte geschützt. Unsere Küsten sind für jede feindliche Macht unangreifbar gemacht. Im Westen ist das stärkste Verteidigungswerk aller Zeiten entstanden. Das Entscheidendste aber ist die Geschlossenheit des Volkskörpers selbst. Das Vertrauen der Deutschen untereinander auf die gemeinsame Wehrmacht und ich darf dies wohl aussprechen, das Vertrauen aller auf die Führung.